Jerusalem, das war die Stadt, wo Pfingsten sich ereignet hat, wo Gottes Geist die Welt berührt und Menschen zueinander führt. Von anderer Art war Babylon. Ganz früh, fast gar am Anfang schon, will Menschengeist groß sein wie Gott, baut einen Turm und wird zu Spott. Von Pfingsten weiß ich den Bericht, doch den vom Turme kenne ich nicht. Ich zeige dir, wie es begann. Da kommt sie schon, hör sie dir an, die arme kleine Menschenschar, die nach der Sintflut übrig war.